Gustav Meyrings Roman spielt in den düsteren und verwinkelten Gassen Prags. Alle 33 Jahre, es ist die Lebensspanne Jesu, erwacht der Golem dort zu neuem Leben und sorgt für Angst und Schrecken. Noch ehe ich seiner ansichtig werden konnte, schrie etwas in mir gellend auf: Der Golem! Und im selben Moment stolperte jemand aus dem Dunkel des Torflures hervor, und jener Unbekannte ging an mir vorüber. Eine Sekunde später drang eine Flut bleicher, aufgeregter Gesichter mir entgegen, die mich mit Fragen bestürmten, ob ich ihn gesehen hätte. Zu seiner Zeit galt Meyrings Golem als der berühmteste Roman des Unheimlichen. Berichtet wird dort von den gespenstischen Erlebnissen oder auch Träumen des Schmucksteinschneiders Athanasius Pernat im Prager Ghetto. Von einem mysteriösen Auftraggeber, der dann spurlos verschwindet, wird er gebeten, ein Buch zu restaurieren. Als Pernat das Buch zu lesen beginnt, kommt ihm der Verdacht, der Mann könne der Golem gewesen sein. Diese sagenhafte Gestalt soll der Rabbi der Legende nach im 16. Jahrhundert aus Lehm geformt haben, weil er einen Gefährten brauchte, der die bedrängte Prager jüdische Gemeinschaft vor Verfolgung schützen sollte. Der Judaist Michael Brocke: Vielleicht hat da der Golem seinen Siegeszug angetreten im 20. Jahrhundert als Allegorie, ja, als Gleichnis auch für die Reduzierung des Menschen selbst zu einem Automaten. Der Golem dient dazu, die ganze Bandbreite unserer Möglichkeiten auch ins Negative hin auszudehnen. Und die Anziehungskraft dieser Figur Golem besteht nicht zuletzt darin, dass sie die Bedrohung, die aus uns selbst kommt, so schön versinnbildlicht. Immer wieder hat der Golem die Fantasie des abendländischen Menschen beflügelt. In Geschichten, Legenden und Dramen, Opern. Einer der berühmtesten Stummfilme der 20er Jahre, Paul Wegeners Golem. Dadurch wird das dann ja wieder multipliziert und trifft wieder auf offene Ohren, sodass eine ganz breite, populäre Welle entsteht, die sich des Golem bemächtigt, zum Guten und zum weniger Guten. Der Name Golem findet sich bereits in der hebräischen Bibel und bezeichnet dort eine noch ungeformte Masse. Und auch in der talmudischen Haggadah, einer Sammlung von Erzähltexten und Legenden, wird Golem oder Gelem als eine Art unfertige Materie definiert. Und diese Materie wartet gewissermaßen darauf, geformt zu werden. Man hat sich das so vielleicht vorgestellt, dass der Golem Menschenform hat und auch hören kann und auch verstehen kann. Das ist ganz wichtig, dass er Befehle entgegennehmen kann. Aber selber reden kann er nicht. Man könnte also sagen, er hat Vitalität, aber er kann nicht vernünftig antworten, sprechen, reagieren. Es fehlt ihm eine Seelenstufe. Da bleibt ihm der Mensch immer noch voraus, aber er tritt natürlich dann gewissermaßen auch in eine Art von Konkurrenz zum Menschen. Aus dieser Grundsubstanz der Sage entwickelt sich im Lauf der Jahrhunderte eine Fülle unterschiedlichster Versionen. Erste Bruchstücke der Volkssage vom Golem tauchen im 12. Jahrhundert auf, als in Worms ein hebräischer Kommentar zu einem Traktat der frühen jüdischen Mystik erscheint. Dieses Werk, Sefer Yetzirah, das Buch der Schöpfung, gehört zu den ältesten und geheimnisvollsten Texten der Kabbalah. Er band ihm die 22 Buchstaben der Tora an die Zunge. Und der Heilige, gesegnet sei er, offenbarte ihm ihre Geheimnisse. Von Worms aus findet die Legende ihren Weg in viele europäische Regionen und kommt irgendwann in Prag an. Dort vermischt sie sich mit der Figur des Rabbi Yehuda Löw. Dieser gelehrte Rabbiner wird zur zentralen Figur der Golem-Legende, obwohl er ursprünglich in keinerlei Zusammenhang mit düster-dämonischem gebracht werden kann. Der Rabbi Löw geht als der Mann in die Geschichte ein, der einen Lehmklumpen zum Leben erweckt und so den Golem erschaffen hat. Und so wandert der Golem vor allem in Zeiten der Krise umher, als Bedrohung, aber auch als Retter, als Projektion der gesellschaftlichen Neurosen einer Epoche und als Symbol unserer eigenen Ängste und Sorgen.